Diese Form der Lösung, die zur Verewigung sozusagen oder Verlängerung zumindest des Problems beiträgt, ist in einem sehr charmanten französischen Witz gut wiederzugeben. Es handelt sich um das fiktive Ehepaar Machin aus dem französischen Departement Alpes-Maritimes. Die beiden wünschen sich nichts mehr als ein Kind. Leider aber, die Jahre vergehen und das Erhoffte tritt nicht ein. Und als die beiden fast die Hoffnung aufgegeben haben, da geschieht es dann doch. Die Frau wird schwanger und gebiert schließlich ein Söhnchen. Die Freude der beiden ist übergroß. Und sie möchten dem Kind nun einen Namen geben, der der Größe, der Euphorie dieses Erlebnisses entspricht. Lange denken sie nach und schließlich nennen sie das Kind Formidable. Dieser überspannte Name stellt sich als umso schlechter gewählt heraus, als das Kind schmächtig und klein bleibt und auch als Erwachsener das Ziel endloser, monotoner, geistloser Witze ist, deren Pointe immer wiederum eben der Widerspruch zwischen dem Namen und der Konstitution seines Trägers hat. Monsieur Machin leidet stillschweigend, aber als nun er auf dem Sterbebette liegt, da sagt er zu seiner Frau: Ich habe mich mit diesem blödsinnigen Namen mein ganzes Leben ertragen, aber ich will nicht, dass er auch noch auf meinem Grabe verewigt wird. Schreib du, was du willst, aber erwähne meinen Vornamen nicht. Die Frau verspricht's, er stirbt, und da ihr gemeinsames Leben wirklich harmonisch und liebevoll gewesen war, gibt sie nach langem Nachdenken einen Grabstein in Auftrag, auf dem zu lesen steht: Hier liegt ein Mann, der seiner Frau stets treu und liebevoll zugetan war. Und jedermann, der vorbeikommt und die Inschrift liest, sagt: Tiens, c'est formidable. Wenn man als Europäer nach Amerika kommt, so bemerkt man dort sehr bald etwas sehr Merkwürdiges. Es wird dort nämlich den Kindern eingebläut, von allen Instanzen, von den Eltern über die Schule und weiß Gott wo, es wird den Kindern eingebläut, School is fun. Das heißt, die Schule gehen macht Spaß. Meines Erachtens muss jedes normale Kind die Schule als etwas Unangenehmes empfinden. Das ist meines Erachtens durchaus normal. Und ich fragte mich nun immer, was hat das nun für Folge, dass einem als amerikanisches Kind eingebläut wird, School is fun. Da muss ich schließlich an meiner Geisteshaltung zweifeln, denn wenn die ganze Welt etwas als angenehm, freudvoll und amüsant empfindet, was mir eine fast unerträgliche Last ist, dann kann ich nur bei der Schlussfolgerung ankommen, dass es mit mir nicht stimmt. Also auch wieder hier eine Losung, die ausgegeben wird und immer wiederholt wird, führt zu genau dem gegenteiligen Erfolg. Das heißt, ich passe mich nicht nur an, sondern es wird mir die Sache besonders unklar und schließlich zweifle ich an meinem Geisteszustand, denn jeder andere anscheinend findet die Schule etwas Angenehmes. In der Paartherapie bemerkt man genau dasselbe, sehr häufig sogar. Das heißt, ich bin an dem Punkt angelangt heute, wo ich wirklich Grund zur Annahme zu haben glaube, dass es auf der Welt viel weniger Gemeinheit und Böswilligkeit gibt, als man das gemeinerweise annehmen würde. Das heißt, die Probleme, die man als Familien- und Paartherapeut zu sehen bekommt, sind meist Probleme, die die Folge ehrlicher und wirklich wohlgemeinter Anstrengungen sind, eine leidvolle Situation zu verbessern. Dass aber gerade eben was unternommen wird, wir nennen das die versuchte Lösung, zu der Erschwerung und zum größeren Leidensdruck führt.